Auf seine Frage, ob ich Sofja Semjonowna neben meine Schwester setzen würde, antwortete ich, dass sie es bereits am selben Tage getan hätte. Er geriet darüber in Wut, dass meine Mutter und Schwester ungeachtet seiner Verleumdungen nicht gewillt waren, die Beziehungen zu mir abzubrechen, und er begann, ihnen unverzeihliche Beleidigungen zu sagen. Es kam zu einem endgültigen Bruch und man jagte ihn aus dem Haus. Dies alles ist gestern Abend vorgefallen. Jetzt aber bitte ich Sie um Ihre besondere Aufmerksamkeit. Stellen wir uns einmal vor, es wäre ihm jetzt gelungen, Sofja Semjonowna des Diebstahls zu überführen, so hätte er doch damit meiner Schwester und Mutter bewiesen, erstens, dass er Recht hatte mit seinen Verdächtigungen, zweitens, dass er mit vollkommenem Recht darüber böse wurde, als ich meine Schwester und Sofja Semjonowna auf die gleiche Stufe gestellt hatte, und drittens, dass er mit seinem Angriff gegen mich die Ehre meiner Schwester und seiner Braut verteidigt und in Schutz genommen hatte. Mit einem Wort, er hätte mich durch dieses alles mit meinen Verwandten entzweien und sicher hoffen können, sich dadurch wieder bei ihnen beliebt zu machen. Ich rede gar nicht davon, dass er zugleich an mir persönliche Rache nehmen wollte, weil er Gründe hat anzunehmen, dass die Ehre und das Glück Sofja Semjonownas mir teuer sind. Das war seine ganze Berechnung. So verstehe ich die Sache. Das ist der ganze Grund. Und einen anderen kann es nicht geben. So etwa schloss Raskolnikow seine Rede, oft durch Ausrufe der Anwesenden unterbrochen, die sehr aufmerksam zuhörten. Aber trotz der Unterbrechungen sprach er scharf, ruhig, sicher, klar und entschlossen. Seine scharfe Stimme, sein überzeugter Ton und sein strenges Gesicht machten auf alle einen ungewöhnlichen Eindruck. »Ja, so wird es gewesen sein. Ja, so ist es«, pflichtete Lebesjetnikow entzückt bei. »Es muss richtig sein, denn als Sofja Semjonowna zu uns kam, fragte er mich, ob Sie hier wären, ob ich Sie nicht unter den Gästen von Katharina Iwanowna gesehen hätte. Aus diesem Grund zog er mich zum Fenster und fragte mich dort leise, damit uns niemand höre. Also war es für ihn wichtig, dass Sie zugegen waren. So ist es, genau so ist es.« Luschin schwieg und lächelte verächtlich. Er war aber sehr blass geworden. Er schien zu überlegen, wie er sich aus der Affäre ziehen könne. Er hätte jetzt vielleicht gern alles im Stich gelassen und wäre fortgegangen, aber im Augenblick war das nahezu unmöglich. Es wäre einem Geständnis gleichgekommen, dass er Sofja Semjonowna tatsächlich nur verleumdet hatte.